suddenly she put the hood on me. The guiding light that used to make the darkness bright. Hier ist immer noch der Soundcheck im Deutschlandfunk. Im Studio ist heute Günter Jansen und unser Thema bleibt bis 3 Uhr verwischte Konturen, der Phasing-Effekt. Ich habe in der ersten Stunde schon etwas zum technischen Verfahren gesagt und dass dieser Effekt besonders Mitte, Ende der 60er Jahre groß in Mode war. Er gehört soundmäßig gesehen einfach dazu, zur psychedelischen Phase der Rockmusik. Man erzeugte Phasing damals durch zwei fast gleichlaufende Tonbänder. Beim Abspielen ergaben sich winzige Phasenverschiebungen, auch wenn die Bänder nur Millisekunden auseinander waren, war der Klangeffekt doch enorm. Später hat man dann dieses Phasing von Hand bzw. wirklichen Tonbandgeräten, wirklichen Tonbändern ersetzt durch spezielle Effektgeräte bzw. heute durch bestimmte Computer-Software-Programme. Aber wie so oft, der originale, analog hergestellte Effekt hat doch was ganz Eigenes, eine besondere Prägnanz, klingt warm und lebendig. Eben zu Beginn der zweiten Stunde Wonderland, das war die Nachfolgeband damals der Rattles, nachdem Achim Reichel seine Bundeswehrzeit hinter sich gebracht hatte. Als nächste jetzt die Small Faces mit Ichiku Park und danach auch mit starkem Phasing-Effekt die Jimi Hendrix Experience. The bridge of sights, to rest my eyes in shades of green, under dreaming spires, to Ichiku Park, that's where I've been. What did you do there? I got high. What did you feel there? Well, I cried. But why the tears there? Tell you why, it's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Get up, meet the ducks with a bun. They all come out to groove about. Be nice and have fun and listen. Tell you what I'll do. What will you do? I'd like to go there now with you. You can miss out school. What? I go to learn the words of food. What will we do there? We'll get high. What will we touch there? We'll touch the sky. But why the tea is there? I'll tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. Blow my mind, get hung up, feed the ducks with a bum. They all come out to groove about the mice and have fun in the sun. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. Anger, he smiles towering in shiny metallic purple armor. Queen jealousy, envy waits behind him. Her fiery green gown sneers at the grassy ground. Blue are the life-giving waters taken for granted. They quietly understand. Once happy turquoise armies lay opposite ready, but wonder why the fight is on. But they're all. And he flashes trophies of war and ribbons of euphoria. Orange is young, full of daring, but very unsteady for the first go round. My yellow in this case is not so mellow. In fact, I'm trying to say it's frightened like me. And all of these emotions of mine keep holding me from giving my life to a rainbow like you. But I'm a answers. He knows everything. zwei Paradebeispiele für Phasing anno 67, 68. Nach den Small Faces mit Ichiku Park eben die Jimi Hendrix Experience, das Titelstück des zweiten Albums Access Bold as Love. Eigentlich meine Lieblings-Phasing-Stelle des ganzen Programms heute, wenn gegen Ende das Schlagzeug einsetzt und plötzlich alles im Phasing abzusaufen scheint. Ein typisches Band-Phasing, wo alles, der gesamte Sound nachträglich durch eine parallel laufende zweite Bandmaschine in dieser Weise erzeugt, verfremdet wurde. Wie davor auch auf Ichiku Park. Und das Phasing setzt immer dann ein, wenn es textlich um eine andere Ebene, Bewusstseinsebene geht. Ja, vielleicht wer da an Drogen denkt. I feel inclined to blow my mind. Das schrie geradezu nach Phasing damals. Und noch einmal etwas aus jenen Jahren, Tomorrow, eine Band mit Steve Howe, bevor der Gitarrist bei Yes wurde. Ab und zu wird alles durch die Phasing-Mangel geschickt. Auf Revolution. It's not animal, vegetable or mineral. Spain will sometimes find it. Ah, you might say it's the beginning. It changes quickly. But it's a good thing. The answer to the riddle is revolution. Revolution. Zwei ziemlich unbekannte bzw. heute vergessene Bands, die eine aus den 60er Jahren Tomorrow, dann Mitte der 70er Paris, seinerzeit die Band von Sänger und Gitarrist Bob Welch, der war auch mal Mitglied der viel berühmteren Fleetwood Mac, eben aber Paris mit Pale Horse, Pale Rider, alles deutlich gefaced, besonders Gitarre und Keyboard. Auch aus den mittleren 70ern jetzt Todd Rundgren. Dieser musikalische Tausendsasser hat in seiner langen Karriere ja so ziemlich alle Stile und Spielarten der Pop- und Rockmusik für seine eigene Musik ausgeschlachtet. Ich hatte vor 2 Jahren mal einen eigenen Soundcheck hier zu Todd Rundgren. Und bei diesem Stilmischmasch finden sich auch mehrere Phasing-Stellen, ziemlich viele sogar in Rundgrens Oeuvre. Wenn man so will, schön prägnant hier im Stück Real Man aus seinem Album Initiation. Man achte auf den sogenannten Middle Eight, so bezeichnet man im alten Stückeschreiberhandwerk eine bestimmte Stelle im Popsong, der nicht Strophe und nicht Refrain ist, eben Middle Eight, ohne jetzt weiter fachzusimpeln. Wir hören es ja, wenn es kommt. I didn't know better. Better. There's a real man, a real man. Forget about my body and be a real man. I see with my heart, hear with my heart, feel with my heart. Sometimes it looks like inside me. There's a real man, a real man. Forget about bad feelings and be a real man. So heaven's world, it's only 8 o'clock. Afraid of everything, and I laugh at nothing. And they it's a real man, real man. Got to grow up sometime, be a real man, real man. Some of them sons and arrows, be a real man. Now be a real man. Don't sell yourself for nothing, be a real man. Bei Musikern mit einer Schaffenszeit gleich über mehrere Jahrzehnte hinweg finden sich bestimmt irgendwo Stellen mit Phasing. Das ist bei Todd Rundgren nicht anders als bei David Bowie. Ob die zugähnlichen Sounds am Anfang von Station to Station oder eben aus seinem Low-Album, aufgenommen 1977, Always Crashing in the Same Car. Das ist schon nicht mehr das alte Band-Phasing à la Small Faces oder Wonderland, sondern spezielle Effektgeräte, die bestimmte Sounds mit diesem Effekt belegen und auch etwas kälter klingen, was aber bestimmt ganz im Sinne Bowies war in jenen Jahren, als er in Berlin gelebt hat. Ein ganz neues und eigenes Feld, was die Verwendung von Phasing angeht, ist Reggae bzw. besonders Dub-Musik, wo Reggae-Stücke manchmal nochmal extra, oft instrumental, neu gemixt werden mit allen möglichen Soundeffekten, Echo, Hall und ganz oft eben auch Phasing. Aus ganz vielen Hunderten von Stücken hätte ich auswählen können, immerhin 3 Folgen jetzt, alle mit deutlichem Phasing, immer gut an der Schlagzeug-Hi-Hat zu erkennen. Zuerst Dennis Bovell alias Blackbeard von seinem Album, Dub-Album I War Dub, das Anfangsstück Electro Charge. Musik und Phasing-Effekte, das gehört zusammen. Aus einer Vielzahl möglicher Beispiele spiele ich drei. Nach einem Dub-Album Mitte der 80er von Dennis Bovell alias Blackbeard, eben Primal Scream. Die hatten sich ihr vorletztes Album Vanishing Point von Adrian Sherwood komplett neu mischen lassen. Heraus kam Echo Deck, ein Dub-Album, daraus eben der Living Dub. Und ein drittes Mal Dub-Musik, natürlich wieder mit Phasing. Diesmal von 7Dub aus Paris, von ihnen der Dubmix ihres Stückes Rocket Tonight. Tonight. like the knots in a string, eager to be where my life can begin. Out of the shadow and into the sun, so many things that I should have done. I will untangle myself so that I can see. I will untangle myself. Everything will be. Love. For the first time, so clear in my mind, wise to the feeling, I gently unwind. Doesn't fade away. Sadness is sweet when you're gone for a while. When I see you, there'll be a lot to say. Nach 7 Dub noch einmal etwas ganz anderes. Die englische Sängerin Kiki Dee, bei uns vielleicht am bekanntesten durch ihr Duett mit Elton John, Don't Go Breaking My Heart. Aber sie hat vieles andere mehr gesungen, manchmal auch selbst geschrieben, wie dieses Loving and Free mit dieser akustischen Gitarre samt Phasing-Effekt. Das heißt, nur ein Instrument ist hier mit diesem Effekt versehen, der unser heutiges Soundcheck-Thema war. Ganz früher in den 60ern durch parallel laufende Tonbänder erzeugt. In den 70ern, wie eben, kamen spezielle Effektgeräte dazu. Und seit einigen Jahren wird per Computer gefaced. Was da immer genau abläuft, ist meist nicht mehr so klar rauszuhören, wie noch zu Zeiten des Nur-Band-Phasings. Aber im Endeffekt läuft es auf was Ähnliches hinaus. Ein an sich statischer Sound wird diffus, verwischt, ändert Phasen und Frequenzen. Und so etwas wird bis heute gerne eingesetzt, ob von Kraftwerk oder vielen, vielen anderen, die ihre Musik elektronisch erzeugen. Das war der Soundcheck für heute. Ich heiße Günther Jansen und wünsche eine gute Nacht. Technik. Das 21. Jahrhundert. The 21st century. Das 21. Jahrhundert. Thank you.